Ah, hallo Leute, jawoll! Ja, ich bin sie jetzt hier in NRW. Ich muss euch heute ein neues Album vorstellen. Von Aslaks Zelo und Abdi. Finde ich spitzenmäßig. Ja, klasse. Wollt ihr es hören? Dann wollen wir losspielen, ja? Dann wollen wir es mal reinziehen, richtig reinziehen. Ja, könnt ihr euch Oh, überall kaufen, wo ihr wollt. Haftcreme, Spastbefehl für 2012, Yeah! Straßenjargon. Haftcreme, Spastbefehl. Yeah! Der Rapper für die Dritten, Du bist ein Labersack, erzählst nur Märchen. Ich zieh den Chrisley Condom über Gummibärchen. Hofti, du hast ne schöne Bitch, doch ich hab mein Cock drin. Ich fiste deinen Arsch weit, Boxring. Du bist ein Fettsack, machst die Fritteuse blatt. Kommst mit übergewichtigen Kumpels fettböse Kraft. Kann die Nutte nicht gut kochen, box ich mit der Bratpfanne. Ich hab einen guten Draht zu deiner Bitch, Zahnspange. Schwuler Florist, bindest paar Sträucher. Box dir paar Feichen, guck Blumenverkäufer. Du weißer Streber, Korthosenträger. Ich bin schwarz und versaut, Schornsteinfeger. Und jetzt guck, wie ich das Weiße wegfuchse. Deine Ho bringt Freundinnen mit, mehrfach Steckdose. Du kommst frisch aus dem Knast und machst jetzt Großwelle. Kardasch, ich saß auch schon eine Nacht, Telefonzelle. Ich schau auf die Uhr, nur noch 6 Minuten. Was mach ich jetzt? Puff gehen, 6 Minuten. Ich will die Nikes da, hinter dem Schaufenster. Werfe einen Stein und sage Ciao Fenster. Urlaub mit deiner Mutter, muss noch buchen. Sie freut sich, macht mir ein Gebäck Mutterkuchen. Du willst dich prügeln, ich werd dir ins Gesicht schlagen. Häng mit Aslaks vor meinem Benz, Mietwagen. Yeah, Haftcreme, aka Sozialdienst Verweigerer. Spastbefehl, zieh deinen Schlagstock, Hurensohn, mach dich bereit. Ein Schlag und dein Blut tropft auf den Asphalt. Kipp die Magnumflasche, Dom Perignon, Haftcreme, Spasti, Straßenjargon. Zieh deinen Schlagstock, Hurensohn, mach dich bereit. Ein Schlag und dein Blut tropft auf den Asphalt. Kipp die Magnumflasche, Dom Perignon, Haftcreme, Spasti, Straßenjargon.